ist es usual, was ich dort sah. Es war die gute Stimmung, es war heiß. Die Dame, die an der Theke lehnte, wusste um ihren Preis. Sie drückte Tonne, Junge, nicht Mule. Sie drehte sich um und sprach zu mir, Love is the fuel. Es dauerte nicht lang, bis sie begann, ihr Leben preiszugeben. Glitzer, Glitzer, Seifenoper, Papa zeigt, der Maloka, du. Dem Hauptgericht kommt meistens das Dessert. Und so erschien, I wanna see Mr. Love Lover.